Good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wunderbaren Freunde. Let's continue to talk. Sprechen wir weiter darüber. So what's the first lesson we learned from, you know, the last days of Jesus, or the last moments actually of the life of Jesus? Was ist die erste Lektion, die wir aus den letzten Momenten von Jesus lernen? That always learn to love intentionally. Immer lernen, bewusst zu lieben. Even though Jesus already loved them, the Bible says he loved them to the end. Auch wenn Jesus sie schon geliebt hat, sagt uns die Bibel, er liebte sie bis zum Schluss. Or the Passion says he longed to show them the full measure of his love. Die Passion-Übersetzung sagt, und nun sehnte er sich danach, ihnen das ganze Ausmaß seiner Liebe zu zeigen. You know, the next thing that I want you to understand is this. Das nächste, was du verstehen sollst, ist dies. And that's verse 3. Das steht in Vers 3. Now, of course, in verse 2, you know, Judas has already entered the heart of, a devil has already entered the heart of Judas. In Vers 2 ist der Teufel bereits in das Herz von Judas eingedrungen. But we're not going to talk about this because this is nothing to do with Jesus showing us anything in this last moment. Doch werden wir nicht darüber sprechen, denn das hat damit nichts zu tun, was Jesus uns in den seinen letzten Momenten zeigen wollte. So, the next thing that I want to talk about is verse 3. And for a while, I'm just going to keep stay in the Passion. Das nächste, worüber ich sprechen will, ist Vers 3 und für eine Weile werde ich bei der Passion-Übersetzung bleiben. Vielleicht werde ich ein paar Mal wechseln und wenn du willst, kannst du zu der Bibel gehen, die du magst. Jesus was fully aware that the Father had placed all things under his control. Jesus war sich bewusst, dass der Vater alles unter seine Kontrolle gestellt hatte. For he had come from God and he was about to go back to be with him. Denn er war von Gott gekommen und war im Begriff, zu ihm zurückzukehren. Listen. Hör zu. This is so, so powerful. Das ist so, so stark. Jesus had an assurance what his purpose was. Jesus hatte eine Gewissheit, was sein Auftrag war. He had an assurance where he was coming from and where he was going. Er hatte eine Gewissheit, woher er kam und woher er gehen wird. That's why he was not stressed by the circumstances in the following 24 hours. Daher war er durch die Umstände in den folgenden 24 Stunden nicht gestresst. He was not thrown around by difficulties. Er wurde nicht durch Schwierigkeiten hin und her geworfen. You know, and so many times we completely forget where we are coming from and where we are headed. So oft vergessen wir vollkommen, woher wir kommen und wohin wir gehen. So now the difficult circumstances throw us. So bringen uns jetzt die schwierigen Umstände durcheinander. Jesus was fully aware, the Bible says. Die Bibel sagt, dass Jesus sich voll bewusst war. Look, my friend. Schau, mein Freund. Because Jesus was aware that everything was given to him by the Father. Weil Jesus sich bewusst war, dass ihm alles vom Vater gegeben wurde, he didn't have to fight for it. Musste er darum nicht kämpfen. That's an incredible thought. Das ist ein unglaublicher Gedanke. You know, Jesus simply surrendered. Jesus hat sich einfach ausgeliefert, hingegeben. You know, when Pilate said to him, "Don't you even know that I have authority to kill you or set you free?" Als Pilatus zu ihm sagte, "Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich freizugeben?" Jesus of course knew that. Natürlich wusste Jesus das. But he knew the more powerful truth. Doch er kannte eine noch mächtigere Wahrheit. You know, he told him, he said, "You wouldn't have any authority if it wouldn't have been given to you from my Father." Jesus sagte Pilatus, du hättest keine Autorität, wenn sie dir nicht von meinem Vater gegeben worden wäre. So think. Also überlege. Where do we come from? Woher kommen wir? We come from the heart of God before the foundation of the world. Wir kommen aus dem Herzen Gottes vor Grundlegung der Welt. Where are we going to? Wohin gehen wir? We're going to eternity. This is our true home. Wir gehen in die Ewigkeit, das ist unser wahres Zuhause. So we were in the heart of the Father before the foundation of the world. We're going back to the Father. So what's the stress? Vor der Grundlegung der Welt waren wir im Herzen Gottes und wir gehen zum Vater zurück. Was also soll dieser Stress? Next time when you're going through a difficult situation, calm your heart. Das nächste Mal, wenn du durch eine schwierige Situation gehst, beruhige dein Herz. And stop believing that these few little years in this earth is the whole purpose of your life. Und höre auf zu glauben, dass diese wenigen Jahre auf der Erde die ganze Bestimmung deines Lebens sind. You know, remind yourself, I'm coming from the heart of the Father before even existing in this earth. Erinnere dich daran, ich komme aus dem Herzen Gottes, bevor es diese Welt überhaupt gab. And I'm headed back to the heart of the Father to all eternity. Und ich gehe zurück zum Herzen des Vaters für die ganze Ewigkeit. So all thing is good. I can be at peace. Alles ist gut. Ich kann ihm Frieden sein. You know, I've been around several people who died. Ich war mit mehreren Menschen zusammen, die gestorben sind. You know, and I have never yet personally seen somebody die the way a Christian is supposed to die. Ich habe persönlich noch nie gesehen, dass jemand so gestorben ist, wie ein Christ sterben sollte. You know, I heard of some. Ich habe von einigen gehört. You know, I had a guy that was a great influence upon my life. His name was Arthur Wallace. Ich kannte einen Mann, der großen Einfluss auf mein Leben hatte. Er heißt Arthur Wallace. You know, he died very victoriously. Er starb sehr siegreich. But you know, personally, I've not been with a Christian dying who died the way Christians supposed to die. Aber persönlich war ich noch nie dabei, als ein Christ auf die Art und Weise starb, wie ein Christ sterben sollte. How is a Christian supposed to die? Wie sollte ein Christ sterben? I know exactly where I'm coming from the heart of the Father, and I know exactly where I'm going to. Guys, stop crying around me. Ich weiß genau, woher ich komme, aus dem Herzen des Vaters, und ich weiß genau, wohin ich gehe. Leute, weint nicht um mich. Let's celebrate this victorious moment. Lass uns diesen siegreichen Moment feiern. My friend, since death, the way we call it death, does not exist anymore for us anyhow. Da der Tod, wie wir ihn Tod nennen, für uns nicht mehr existiert. You know, for us Christians, death is not an enemy. Weißt du, für uns Christen ist der Tod kein Feind. What does death, in speaking in the natural, do for us? Was macht, natürlich gesprochen, der Tod mit uns? It's going to take us to the place that we're supposed to be. Er bringt uns an den Ort, wo wir sein sollten. So why can we hang on to anything on this earth, including life on earth? Wie können wir uns hier auf der Erde an irgendetwas festhalten, einschließlich das Leben auf der Erde? Wie kann das sein, wenn wir wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen? So, keep reminding yourself every day, eternity is in my heart. So erinnere dich jeden Tag. Ewigkeit ist in meinem Herzen. I've not been created for earth, I've been created for eternity. Ich wurde nicht für die Erde erschaffen, ich wurde für die Ewigkeit erschaffen. Earth is a place I'm passing through on the way to the place I was coming from and where I'm going. Die Erde ist ein Ort, den ich durchquere auf dem Weg dorthin, von wo ich komme und wohin ich gehe. If we make ourselves aware of this thing all day long, we will live very much more intentionally. Wenn du dich dessen den ganzen Tag über bewusst bist, wirst du viel bewusster leben. And when the time has come to go where we need to go, because that's what we've all been destined for. Und wenn die Zeit gekommen ist, dorthin zu gehen, wo wir hingehen müssen, weil wir dafür bestimmt wurden, we will go with a shout of victory. Werden wir mit einem Siegesschrei gehen. You know, no, let's not talk about this. Nein, lass uns nicht darüber sprechen. I'm too homesick. Ich habe zu sehr Heimweh. Girl, no, I really said, sweetheart, if I go before you, I said to Debbie, throw a party. Ich sagte wirklich zu Debbie, Schatz, wenn ich vor dir gehen werde, schmeiß eine Party. You know, I told the people around me, Daniel, Vinicius, Debbie. Ich sagte Daniel, ich sagte den Menschen, die mit mir zusammen sind, Daniel, Vinicius, Debbie. What is my desire to happen with everything that God is doing through me after I'm gone? Was mein Wunsch ist, was mit allem, was Gott durch mich tut, geschehen soll, nachdem ich gegangen bin. You know, they need to decide if that's what they want to do, if they want to pick up the torch and run with it. Sie müssen sich entscheiden, ob es das ist, was sie machen wollen, ob sie die Fackel nehmen und damit laufen wollen. You know, but for me, when it's my time, I will go with this celebration. Für mich, wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich mit einer Feier gehen. I know where I came from. I know where I'm going. Ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wohin ich gehe. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.